Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Das ist der Podcast, um nur eine einzige Frage zu stellen. Grumpy, hast du einen neuen Hut? Nein, jein. Ich habe diesen Hut von meinem Vater übernommen und ich fand, es ist ein schönes Zeichen sozusagen, dass ich jetzt halt auch mal mit einem Bowler irgendwo aufschlage. Ja, und zwar, ich habe ihn heute Morgen damit begrüßt und irgendwie haben das alle getan. Wie oft bist du darauf angesprochen worden? Ehrlich gesagt habe ich irgendwann aufgehört zu zählen, aber es ist auch interessant, dass also dann doch offensichtlich die Optik manchmal auch bei den Piraten intern mehr zählt als der Inhalt. Ja gut, das ist natürlich auch auffällig, wenn du normalerweise mit so einem schwarzen Schlapphut durch die Gegend ziehst und plötzlich jetzt so einen Bowler aufhast, ne? Ja, wobei, wie war das mit Marken aufbauen? Also man hat dann halt mal so, ich habe ja insgesamt eine Menge mehr. Ich sage jetzt mal nicht wie viele. Das soll weiterhin ein kleines Geheimnis bleiben. Die Leute können ja mitzählen, wenn sie Langeweile haben. Gut, aber machen wir auch noch was Inhaltliches ganz kurz. Gerhard, Plenartage, was gab es Besonderes? Interessant fand ich in diesem Fall, dass wir jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so richtig eine aktuelle Stunde hatten. Mhm. Zu einem Thema, was, sage ich mal, nicht unbedingt Kernbereich der Piraten ist, nämlich dem Bereich Garzweiler 2. Mhm. Und sehr interessant fand ich, dass die Presseresonanz zum einen deutlich höher war als sonst, mhm, über ein aktuelles Thema. Zum anderen dann aber wiederum inhaltlich es einzelne, sage ich mal, mehr oder weniger geschafft haben, uns dann da wieder rauszuredigieren, was ich dann ein bisschen schade finde. Aber die Resonanz der Presseresonanz insgesamt der vergangenen zwei Plenartage war doch deutlich höher als sonst. Mhm. Und auch wirklich die teilweise verabschiedeten Gesetze von Rot-Grün, die wirklich nicht so richtig gelungen sind, unserer Meinung nach, wie jetzt zum Beispiel das Inklusionsgesetz, das würde ich mal sagen, wird dem Land mittelfristig ein bisschen auf die Füße fallen, auch kostentechnisch. Mhm. Und dann meines Erachtens nach auch zum Schaden der Bürger. Kannst du da nach Hause nur? Habt ihr irgendwas ausgerechnet? Jetzt spontan kann ich das so nicht aus dem Handgelenk sagen, weil das ist Monis Fachressort. Von daher denke ich mal, dass vielleicht da Moni nochmal nachträglich einiges zu sagen kann. Ja, die werde ich mir dann nochmal schnappen, dafür einen extra Podcast machen. Aber du sagst gerade Garzweiler 2, du erwähntest es gerade prominent. Kannst du ganz, ganz kurz, damit die Leute jetzt nicht ratlos da stehen, worum ging es genau? Es ging um eine gerüchteweise gestreute Geschichte, die dann vom RWE auch direkt wieder dementiert wurde, dass man halt überlegt, Garzweiler 2 dicht zu machen. Dies hat zwei wichtige mögliche Konsequenzen. Zum einen halt sozusagen das, was man ja in Deutschland immer am liebsten hat, Arbeitsplätze, der Verlust von Arbeitsplätzen in dem Fall. Und das andere wäre dann aus der Sicht der bereits teilumgesiedelten Anwohner oder eventuell zukünftig Betroffenen, von Umsiedlung betroffenen Anwohnern, die ja dann mehr oder weniger halt in ihren angestammten Lebensbereichen weiter sozusagen in ihrem Reservat bleiben dürften. Mhm. Gut, was ist dabei rausgekommen? Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen das Gefühl, das war so, ging von den Redebeiträgen der anderen mehr so dieses, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, was ich persönlich ein bisschen schade fand. Mhm. Ich hätte da mehr Konkretes erwartet, aber ich meine, wenn dann RWE sowas direkt wieder dementiert, wird man sehen, wie es dann weitergeht. Ja gut, das wird die Zeit zeigen, ob RWE da jetzt die Wahrheit gesagt hat oder nicht und wie es da mit dem Loch weitergeht, klar. Letzte Frage, gab es noch was zu den Kernthemen von uns in den letzten beiden Plenartagen? Dadurch, dass ich jetzt direkt noch Europaausschusssitzung hatte, habe ich ehrlich gesagt in meinem Kurzzeitgedächtnis die Plenartage schon wieder halb verklappt. Mhm. Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen. Ja gut, das ist ja auch da an zwei Tagen, weiß ich nicht, 30, 40 Anträge durch und es ist schon eine Menge Arscharbeit, die zu zwei Plenartagen führen, wenn man das so beobachtet, was ihr da so treibt. Ja, zumal ich auch noch direkt am Abend des zweiten Tages, also am Donnerstagabend, hatten wir dann noch Sitzung des Untersuchungsausschusses zu den Bau- und Liegenschaftsbetrieben, wo ich dann also mehr oder weniger den laufenden Plenartag dazu benutzen musste, mich darauf noch vorzubereiten. Und das ging dann auch noch bis spät. Gibt es diesen Untersuchungsausschuss jetzt schon? Weil man hat noch nichts von wirklich gehört in der Presse. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, von dem kaum berichtet wird. Ja, es ploppt immer wieder mal ein Bericht auf, inhaltlicherweise. Es ist ganz einfach so, dass im Augenblick, also es ist wirklich ein Riesenkonstrukt, jeder Untersuchungsausschuss ist ein Riesenkonstrukt und die rechtlichen Formalien, gerade auch in Bezug auf laufende Strafverfahren, die ja, wie man ja der Presse immer entnehmen kann, ich muss das extra so betonen, führen dazu, dass man wahnsinnig viele kleine Problematiken hat mit Akteneinsicht, also der Klärung für die Themenbereiche wie Akteneinsicht, Aktenübergabe, Geheimhaltungsbeschlüsse, Verschlusssachen, Deklinierungen, Definitionen. Dann, wie sieht das? Das muss alles wirklich im Kleinsten geklärt werden, auch für die dafür extra eingestellten Referenten. Mhm. Das ist also erstmal ein riesiger Wust an Formalia, der geklärt werden muss. Und zwar in dem Fall natürlich am besten einvernehmlich. Mhm. Aber es ist halt auch so, dass das mehr oder weniger reguläre Stimmenverhältnisse innerhalb des Ausschusses existieren. Mhm. Wer leitet diesen Ausschuss? Der Vorsitzende ist von der SPD, das ist der Kollege Sven Wolf. Mhm. Und er, aus meiner persönlichen Sicht, er macht es wirklich richtig gut neutral. Mhm. Also einfach so subjektiv gefühlt, muss ich sagen. Ich bin jetzt mal so und sage so, ich habe eine doofe Frage. Und ich stelle die dann und ich kriege die dann auch wirklich nett beantwortet. Mhm. Das ist, finde ich, also gerade für mich so als Anfänger in diesem Bereich dann doch auch echt wichtig. Wir haben ja schon in der Piratenpartei einen relativ großen Untersuchungsausschuss, wo der Martin Dillius ja auch der Leiter des Untersuchungsausschusses ist. Hast du dich da mit dem zurückgekoppelt und da Informationsaustausch betrieben? Wir haben da schon auch mal versucht, den Ansatz zu finden, wenn es um den Bereich für die Veröffentlichung von Dokumenten geht, zum Beispiel. Also falls mal jemand aus Versehen, was in der Straßenbahn vergisst, wenn ich das mal so formulieren darf. Denn die Sachen, die wir natürlich jetzt so bekommen, die können wir natürlich überhaupt nicht veröffentlichen, weil also dann könnte ich nicht, also ich glaube, so schnell könnte ich noch nicht mal Entschuldigung sagen, wie ich dann im Knast sitzen würde. Mhm. Und wir hatten bereits auch schon im Februar ein derartiges Gespräch und wir sind auch dabei, eine entsprechende Plattform zu befüllen für den Bereich BLB. Also für die Bau- und Liegenschaftsbetriebe. Und ich habe bereits, wie soll ich jetzt sagen, mehrere Hinweisgeber, die mich mal so in die eine oder andere Richtung eines möglichen Bauprojektes schieben. Also von daher, es fließt Information. Mhm. Das, was, sage ich mal, öffentlich aufbereitbar ist, wird bereits aufbereitet von uns sozusagen, dass wir dann halt vielleicht, ich würde mal sagen, spätestens Anfang des Jahres mal mit ein bisschen mehr nach außen gehen könnten. Also diese Plattform ist jetzt noch nicht öffentlich? Man kann ja mal ein bisschen suchen. Okay, ich habe verstanden. Ansonsten sehr, sehr schön in dem Zusammenhang, das wollte ich jetzt selber noch beantragen, das ist jetzt gerade mal 2 Tage her, der verstorbene Herr Swartz, wem das was sagt. Aaron Swartz, einer der Erfinder von RSS zum Beispiel, diesem Standard für Feed-Austausch, hat noch ein Projekt fast fertiggestellt gehabt, so eine toter Briefkasten. Mhm. Und es gibt eine Foundation, die hat dieses Projekt jetzt übernommen und mehr oder weniger mit Hilfe von Leuten wie Jacob Applebaum finalisiert. Mhm. Und ich selber möchte gerne so eine Form von totem Briefkasten explizit für den BLB-Untersuchungsausschuss einrichten, dass wirklich Leute anonym uns Material zuschicken können, sodass nicht mal wir wissen, woher es kommt. Was natürlich vernünftig ist, weil dann erhöht sich wahrscheinlich die Möglichkeit, da Informationen zu kriegen. Da fällt mir eine grundsätzliche Frage zu, weil ich da selber dran überlege, einen Antrag an den Landesverband zu stellen, eine offizielle Whistleblower-Stelle, wo sich Leute melden können. Habt ihr sowas? Also ich würde es, wie gesagt, für den Landesverband demnächst mal stellen. Gibt es da schon irgendwelche Bestrebungen? Das hängt ja ehrlich gesagt sogar damit zusammen. Also es gab mehrere Ansätze. Es gibt ja auch schon länger die Privacy Box. Mhm. Die Berliner verwenden die zum Beispiel. Diese wird aber mehr oder weniger technisch nicht weiter betreut oder gepflegt, also von Seiten der Betreiber. Und ich habe dann da immer so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn das mehr oder weniger extern läuft. Gerade, wir kennen ja all diese, also ich bin dann doch zu sehr Aluhut. Ja, wir erinnern uns an Lavabit, die ja einen Verschlüsselungsdienst hatten und hin und her und haben dann da, wahrscheinlich vielleicht, man weiß es nicht genau, weil man darf nicht offen drüber reden, diese Privacy-Note da gekriegt, wo sie dann alles offenlegen müssen, aber nicht drüber reden dürfen. Ich finde das total geil, dass es in Amerika geht. Ein Geheimgericht, super, ein Geheimgericht schreibt was, ein Geheimdienst schreibt was und du darfst nicht drüber reden, muss alles, ist egal. Das ist ein anderes Thema. Also ihr überlegt da auch schon. Ja, deswegen, also meine Idee wäre halt sozusagen für den BLB ist das auch eine prima, wie soll ich sagen, so eine Testplattform. Und wenn es sich wirklich als relativ einfach umsetzbar erweist, dann könnte man ja, wenn wir das genauer dokumentieren für die Fraktionsarbeit, könnten bestimmt eine Menge anderer Vereine oder Leute davon profitieren, dass man nicht immer wieder, wie soll ich sagen, das Rad neu erfinden muss, wenn man das so Schritt für Schritt macht. Gut, wenn du jetzt sowieso dran bist, das auszuprobieren, wie viel Arbeit macht es dann, einen zweiten Briefkasten für allgemein aufzumachen? Das ist ja genau der Punkt, den es halt noch rauszukriegen gilt. Wir haben ja jetzt noch nicht mal mit dem ersten angefangen, weil das würde ich halt ganz gerne offiziell beantragen. Gut, dann werde ich da genau das auch beantragen beim Landesverband, dass er zusammen mit der Fraktion da eine Möglichkeit macht, die dann auch offiziell beworben wird. Ich sehe schon, du hast wieder hier Stress und weil dein Fraktionskollege mit dir gegen spricht, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und wünsche noch einen schönen Landesparteitag. Ja, den machen wir uns auf jeden Fall. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.